will einfach jedermann von mir. Ich greif die Tür voll auf, da kommt's mir kalt den Rücken drauf. Nimm die Knochen in die Hand und sein Gehirn spritzt an die Wand. Kommst du das war erst der erste Streich, noch der zweite folgt zugleich. Hey. Und die Moral und der Geschichte.